herzlich willkommen zum Uncast Episode 221 und der Titel diesmal spannend. Wo chatten Sie denn? Ja, und da, der Titel hat mal gar nichts mit dem Thema zu tun. Das ist nämlich was ganz anderes. Thema heute G-Watch und Motorola 360 Akkulaufzeit, das heißt Smartwatches. Wie sieht's aus bei denen? Und natürlich die News. Dort ist dann auch die Frage nach dem Titel beantwortet, ja, den zum Beispiel in den News WhatsApp-Konkurrent von Google geplant, und zwar in Indien. Ja. Das, naja, ihr könnt euch schon mal mental darauf vorbereiten, was das für ein Irrsinn wird. Ja. Die Community hat auch diesmal was geschrieben zum Nexus 6 und zu Bilder übertragen, ja, wie das sicher funktionieren kann. Und natürlich auch die App der Woche. Was das ist, werde ich noch verraten. Jetzt aber das Thema G-Watch und Motorola 360, die Akkulaufzeit oder allgemein Akkulaufzeiten bei Smartwatches. Ja, das Problem, ach ja, ich habe es schon mal gesagt, schön war die Zeit, ja, als es nicht mehr gesellschaftsfähig war, eine Uhr zu tragen. Ja. Die Zeit gab's, ja. Scheint jetzt wohl vorbei zu sein. Jetzt klatschen sich wieder Leute tatsächlich die Modesünde Uhr an an den Arm. Ja, aber mal abgesehen von Modesünde war mir das einfach suspekt, weil ich drei Geräte dabei habe, wo die Uhrzeit anzeigt. Und gut, mittlerweile ist es nur noch eins, aber eins reicht ja auch. Ja? Und da brauche ich nicht nochmal eine Uhr am Arm, am Handgelenk. Ja. Aber jetzt kommen natürlich die Smartwatches. Ja, vermutlich, weiß auch nicht, kommt deswegen viel Nachfrage, weil die Handys so groß geworden sind, dass man sie nicht dauernd aus der Tasche nehmen will. Oder ich weiß auch nicht warum, aber auf jeden Fall gibt's ja ein paar interessante Anwendungen für solche Smartwatches, gerade was Benachrichtigungen betrifft. Ja, eigentlich, das sehe ich der Hauptgrund, ja, was man vernünftig damit machen kann. Das ganze andere sind, so Bonus und Spielereien und wo man eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich viel groß drauf machen kann. Ja, man hat eine schöne Uhr, die kann man auch verändern. Es ist schon verführerisch, ja. Aber das Ganze hat natürlich einen Preis. Und damit meine ich nicht nur den wirklichen Kaufpreis, sondern auch was anderes, nämlich tja, die Zeiten, wo man eine Armbanduhr hatte mit einer 5-Jahres-Batterie, ja, die sind damit wohl vorbei, denn die Smartwatches haben, naja, für, sagen wir mal, für eine Uhr lachhafte Akkulaufzeiten. Ja. Und ich meine, vielleicht ist es unfair, das mit einer Uhr überhaupt zu vergleichen, eher vielleicht mit einem Handy, aber selbst da ist es nicht gar immer so gut. Ja. Die Moto 360 Watch, ja, die wurde ja immer mit viel Lorbeeren bedacht, weil sie auch ganz toll aussieht irgendwie. Kann ich nur zustimmen. Sie ist auch rund, das heißt, das sieht man nicht gleich, dass das ein halber Computer ist, der am Arm hängt, ja, sondern sieht eben aus wie eine normale Uhr. Das ist ganz okay. Die sogenannten Watch Faces lassen sich da auch schön drauf installieren. Es gibt auch ein paar Apps dafür. Zum Einsatz kommt ja das Android Wear. Genau wie bei der LG G-Watch. Ja. Aber wenn es dann zum Akku kommt, ja, dann zeigt natürlich die Moto 360 den Horror schlechthin. 15 bis 17 Stunden Zeit, ja, bei Ambient Display ausgeschaltet und Auto Brightness, ja, und bei der, wenn das Display an ist, so dass man auch was von seinen Watchfaces hat, ja, also wenn es permanent anbleibt, dann gibt's nur 12 bis 13 Stunden. Damit kommt man gerade mal so über einen normalen Tag. Also bei 13 Stunden wird's schon ziemlich knapp. Das heißt, da muss man schon ausschalten. Und viele Leute, die diese Uhr haben, machen alles Mögliche, damit der Akku länger hält. und benutzen das Teil gar nicht. Das war auch das Problem am Anfang von den Smartphones, ja. Und auch heute noch, ja, sind viele Leute dabei, alle Funktionen abzuschalten, damit der Akku länger hält. Ja, dann braucht man kein Smartphone mehr. Das ist immer, was ich gesagt habe. Wer nur Strom, nur Akku sparen kann, wenn er Funktionen nicht nutzt, der braucht das Gerät nicht oder das sollte sich das Gerät nicht holen. Das ist einfach ein Widerspruch in sich. Ja. Und bei der G-Watch sieht's da ein bisschen besser aus. Ja, die schafft deutlich längere Zeit und zwar ungefähr 17 Stunden, wenn das Display also immer an ist und die Helligkeit auf die Maximalstufe gesetzt ist, ja. Und abends sind immer noch 25-35% vorhanden. Also das ist noch akzeptabel. Ja, das heißt, damit könnte man etwa 22,6 Stunden rumkriegen, ja, und das ist schon mal okay, aber dennoch mutet es schon ein bisschen komisch an, dass man seine Uhr jede Nacht laden muss. Das ist wirklich seltsam, ja. Da ist es auch schon vorprogrammiert, dass man morgens vielleicht auf einmal vergessen hat, die Uhr anzustöpseln, dann, nein, was mache ich denn jetzt, ich habe keine Uhr, ja, dann muss man das Handy wieder rausholen, ne? Tja, so ist das. Also die G-Watch hier eindeutig ein Vorteil, auch nach dem Update, es kam jetzt vor kurzem ein Update raus für die Moto 360 Watch und da kriegt man dann also auch bessere Zeiten, ja, mit eingeschaltetem Screen, gibt's 14 Stunden, was immer noch zu wenig ist. Das heißt, auch hier müsste man dann auf den Ambient Screen verzichten und dann bekommt man in etwa 22 Stunden, was natürlich eine deutliche Verbesserung ist als vor dem Update, aber immer noch ziemlich knapp ist. Also, naja. Gut, also das ist natürlich ein ganz einfaches, großes Problem bei den Smartwatches, bei den meisten jedenfalls. Die mit Android Wear haben eigentlich prinzipiell dieses Problem, ganz einfach deswegen, weil das System, das da läuft, nicht unbedingt für ein Display angepasst ist, was zum Beispiel jetzt weniger Strom verbraucht. Ganz anders wie zum Beispiel die Pebble. Eigentlich die einzige Smartwatch, die ich überhaupt gut heißen kann, ja, die Pebble, gibt's einmal als normale Ausführung, momentan für sage und schreibe nur $99, natürlich ist es bei uns wieder teurer, ist ja klar, man muss ja so sein. Ich glaube, bei uns sind es 129, wenn das richtig war, Euro natürlich, was da in die gefahren ist. Aber dennoch ist es okay, $199, respektive glaube ich 249 für die Pebble Steel. Und diese Uhr hält dann schon etwas länger durch, ja. Und zwar so lange, schreibt hier die Firma, dass man sogar in Tage rechnen kann. Ja. 5 bis 7 Tage, ja, soll hier die Batterie halten. Und das mutet zumindest mal wie eine normale Uhr an. Ja. Stimmt natürlich nicht. Wie gesagt, 5-Jahres-Batterien waren eigentlich mal normal in den Uhren, in den herkömmlichen Uhren. Aber das geht natürlich bei den Smartwatches nicht. Aber 7 Tage sind ja schon mal, also Maximum 7 Tage ist natürlich schon mal gut. Und ja, es geht alles, was vernünftig ist, ja. Das heißt, Notifications gibt's da ganz normal. Ist übrigens auch wasserdicht, auch das ist ja wichtig, die Pebble, ja, bis zu 50 Meter wasserdicht. Das ist ganz, ganz wichtig bei einer Uhr, finde ich. Unmöglich ist eine Uhr, die nicht wasserfest ist, die nicht richtig wasserfest ist, wo man auch mal richtig den Arm ins Wasser tauchen kann, tief. Das muss einfach sein. Ich habe schon einige Uhren geschrottet, nur durch die Luftfeuchtigkeit, zum Beispiel beim Wandern. Das geht schon mal gar nicht. Die normale Pebble gibt es auch in schönen Farben und auch natürlich in etwas gedämpfterem Schwarz, Grau oder Weiß. Rot oder Orange werden wahrscheinlich die wenigsten nehmen wollen. Ja. Schöne, ja, Watchfaces gibt es da eigentlich auch. Ja, zumindest mal so ein Grupp, ja. Ein QR-Code-Generator beispielsweise gibt es noch. Wetter-Nachrichten oder Vorhersagen gibt es auch. Ja, ein Runkeeper und so weiter und so weiter. Also es gibt einiges an Apps, aber es läuft kein Android-Wear drauf in dieser Version, was aber eben dann natürlich dem Batterieverbrauch hier sehr, sehr entgegenkommt. Bluetooth 4.0 dafür, ja, und das war das eigentliche Geheimnis von der Uhr zu der Laufzeit ist natürlich das E-Paper-Display. Ja, und die Auflösung ist mit 1,26 Zoll und 144x168 Pixel klein. Aber hallo, eine Uhr. Ja, das zeigt die Uhrzeit an, zeigt euch eure Notifications an, kann durchscrollen, ja, und man kann einige Apps darauf benutzen, die auch Sinn machen auf einer Uhr, wie gesagt, zum Beispiel die Wetter-App. Und das ist doch super. Ja, das ist doch klasse. Ein 3D-Accelerometer ist drin, ja, also ein Sensor, um die Bewegung festzustellen, ein Kompass, ein Leitsensor, und Lithium-Polymer-Akku drin, ja, 7 Tage, wie gesagt, damit natürlich mit Abstand die Smartwatch, die am längsten durchhält. Und 50 Meter wasserdicht, auch das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, also mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Das ist bei mir so die Smartwatch momentan, die ich mir höchstens noch vorstellen könnte, an den Arm zu klatschen. Aber höchstens, ja, so richtig begeistert bin ich eigentlich nicht. Ich bin nur deswegen, ja, überhaupt am Sagen, ich könnte es mir vorstellen, nur deswegen, weil, ja, mit so einem Tablet, dass wenn man das ständig wegen jeder Notification aus dem Rucksack nehmen muss, ja, Smartphone und so habe ich ja nicht mehr, dann sieht es natürlich anders aus, da ist der Nutzen weitaus größer, aber selbst hier kann ich mich natürlich kaum nur anfreuen, etwas am Arm zu haben. Ich bleibe weiter bei den Smartwatches dran, bleibt mir ja nichts anderes übrig, ja, es sind ja momentan in aller Munde oder in allen Handgelenken, ja. Sinn oder Nicht-Sinn spielt keine Rolle. Ich muss ja nicht immer alles in allem Sinn entdecken, ja. Und andere Leute haben andere Anforderungen und sieht es natürlich ganz anders aus. Deswegen muss ich und will ich auch natürlich euch ein paar Informationen darüber bringen. G-Watch, Motorola 360, also wenn es um die Akkulaufzeit geht, kommt nach der Pebble die G-Watch dran, ja. Nicht informiert bin ich momentan über die Samsung Smartwatches, wenn da jemand was weiß, ja, die Galaxy Gear, die neue Ausgabe, wie die mit dem Akku zurechtkommt, weiß ich nicht. Also Motorola 360, so schön die Uhr auch ist, aber also vom Akku her, ich kann mir das nicht vorstellen, ja. Ich kann mir das nicht vorstellen. Die hält auch nicht mal eine ausgiebige Caching-Tour stand und dann brauche ich auch keine Uhr, weil dort brauche ich es am meisten. Nun gut, dann gehe ich mal weiter zu den News. Da gibt es ja einiges die Woche und zwar etwas, was mich ja fast schon wieder auf die Palme gebracht hat. Ja, OnePlus 2. Ein neues Handy von OnePlus soll rauskommen mit einem kleineren Display. Ja, wobei, das haben sich offenbar auch einige Leute gewünscht. Ja, 4,7 Zoll Display soll das Ganze haben, ansonsten in etwa identisch mit dem OnePlus One. Ja, zumindest steht mal hier nichts anderes drin. Aber das, warum das mir fast die Zornesröte ins Gesicht gebracht hat, ist ganz klar. Noch nicht mal das OnePlus One kann jetzt richtig ausgeliefert werden. Ja, noch immer gibt es Probleme. Man kann zwar vorbestellen, bis die Dinger dann kommen. Das dauert Ewigkeiten. Ja, ich habe schon mal gesagt, was ich dahinter vermute, nämlich eben, weil die Teile noch relativ teuer sind. Zu dem Preis wird wohl noch Verlust gemacht, so wie die das verkaufen. Und dann wird eben gewartet und die Produktion so weit gedrosselt, bis die Preise eben besser werden und dann wird nach und nach immer mehr ausgeliefert werden, damit die Verluste nicht so hoch sind. Das kennen wir von verschiedenen Firmen, das haben auch schon große Firmen gemacht, ja, aber finde ich halt nicht ganz so optimal. Aber jetzt eben trotz diesen Schwierigkeiten bei der Lieferung auch noch ein zweites Modell anzukündigen, das halte ich für sehr, sehr, sehr vermessen, ja. Allerdings, vom Preis her weiß ich es nicht, wenn es der gleiche Preis ist, dann kann es durchaus sein, dass von dem vielleicht auch mehr ausgeliefert wird, weil natürlich hier das 5,7 Zoll Display vermutlich günstiger ist als das 5,5 Zoll Display und damit könnte man eben dieses Gerät dann so vielleicht sogar früher ausliefern, ohne dass die Firma zu großen Verlust macht. Also mal abwarten, aber so richtig cool finde ich das nicht. Sie sollen erstmal das OnePlus One richtig gebacken kriegen mit der Auslieferung und dann vielleicht das OnePlus 2 bringen. Aber ansonsten, naja, okay, gut, was soll's. Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Und zwar, es gibt ein Firmware-Update vom Pipo T9 oder fürs Pipo T9 auf KitKat. Jawohl, endlich. Das wurde ja schon lange versprochen, schon Ende Juni wurde das versprochen mit dem Kauf quasi hier dieses Pipo T9, dass dieses Update kommt. Das hat lange gedauert, aber jetzt ist es draußen. Die Pipo T9 Software Chinese Version von 21.08.2014. Das ist die aktuelle Version oben die T9 Chinese Software vom 12.04.2014. Das ist die eine ältere Software, die ist Android 4.2.2. Auch wenn die hier auf der offiziellen Pipo-Seite ein anderes Upload-Datum hat, ja, das stimmt nicht. Guckt im Dateinamen vorne und die Version vom 21.08.2014, das ist die KitKat-Version. Die Chinese Version, da hat mir der Zulieferer in Deutschland auch versprochen, das wird keine Probleme machen, schon bei der alten Software. Ich denke, das wird dann auch für die KitKat zählen. Warum ich es übrigens noch nicht gemacht habe, ist ganz einfach. Das Update ist richtig stressig. Ja, es geht leider nicht so einfach wie jetzt so über OTA, ja, over the air, wie man das normal so gewohnt ist, sondern da muss ein Tool installiert werden, das natürlich nur auf Windows läuft, ja, sehr, sehr gut, ja, für ein Android-Gerät. Das ist natürlich übelst, gerade für mich. Und mit diesem Tool, das ziemlich undurchsichtig ist, tatsächlich steht auf der Seite nicht mal drauf, was für ein Tool von diesen beiden man nutzen soll für das T9. Muss man das dann einspielen und dort wird die Software geflasht. Dabei werden alle internen Partitionen, der interne Speicher gelöscht und alle Daten sind quasi futsch und man muss auch alle Apps nochmal neu installieren. Deswegen, das ist eine heillose Arbeit, deswegen habe ich jetzt erstmal noch gewartet mit dem Update. Ich habe erst nochmal angefragt bei Pipo und bei dem Zulieferer, wie das ist, ob das unkompliziert vonstatten gehen kann oder ob es eine Möglichkeit gibt, das Ganze als Image-Datei aufs Gerät zu kopieren. Bei einigen Pipo-Tablets geht das, da legt man eine Image-Datei drauf, rebootet das Gerät und dann wird das automatisch installiert. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Braucht man auch kein Windows dazu. Aber im Moment ist eben da nichts in der Beschreibung auf der Seite drauf. Die zählen wohl noch für die älteren Pipo-Tablets. Ja. Gut, aber es ist vorhanden, KitKat gibt es und mal gucken, wann ich mich traue, das zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche noch machen will. Aber ja, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden und auch wenn die sich hier von dem Zulieferer bzw. von Pipo melden, teile ich euch das natürlich mit. Ja, Ashton Kutcher und die Lenovo Tablets, ja, werden denen nicht mehr los, oder, naja, sondern die wollten ihn ja. und zwar gab es ja mal diese Aktion da, wo Ashton Kutcher eben Werbung gemacht hat für Lenovo Tablets und da wurde er vorgestellt als der neue Product Engineer, also Produktingenieur. Das ist wohl mehr ein Werbegag gewesen. Hoffe ich für Lenovo jedenfalls, dass es nur mehr Werbegag war. Ne? Aber jetzt kriegt Ashton Kutcher natürlich sogar noch Fragen gestellt hier in dem neuen Werbespot, ja, von verschiedenen Kunden und ich meine, das ist ja schon ziemlich skurril gewesen, aber jetzt noch diese Fragen beantworten. Wer glaubt denn eigentlich wirklich, dass Ashton Kutcher Support für Lenovo-Tablets machen kann, will, soll, darf? Naja, okay, gut, aber immerhin. Ja, wer Fan von Ashton Kutcher ist, wird sich da natürlich freuen drüber, ja. Die Leute hier in den Videos gucken relativ skeptisch. Das kann ich wohl verstehen. Google bietet unbegrenzt Cloud-Speicher für Bildungskunden. Ich habe es heute in der Rios Wochensicht schon mal kurz erwähnt. Und ich denke hier im Android-Podcast im Ancast hat es sogar noch mehr zu suchen. Ja. Denn schließlich betrifft es auch die Android-Nutzer, die Android-App dazu. Oder ich fange mal anders an. Für Bildungszwecke gibt es jetzt Google Drive ohne Limit. Das heißt, kein Limit mehr, ihr könnt so viel drauf machen, wie ihr wollt. Endlich, das ist eigentlich, was ich schon immer wollte, schon immer von Anfang an gesagt habe. Einige Firmen bieten es auch an, gegen monatlich saftige Preise natürlich, ja. Aber dieser Cloud Storage for free, ja, also kostenlos und unlimitierter Speicher. Die einzige Einschränkung ist, ein File darf nicht größer als 5 Terabyte sein. Das muss man mal vorstellen. 5 Terabyte. Ja. Ist gut. Also, wenn es mehrere Files sind, ja, dann könnt ihr das machen, aber ein File darf nicht mehr als 5 Terabyte sein. Cool, ja. Also, wunderbar. Ja, ich finde es schön. Deswegen gibt es auch eigentlich, könnte man meinen, nichts daran auszusetzen. Oh doch. Oh doch, es gibt was daran auszusetzen. Ich finde es nämlich unfair. Ja. Warum wird das für den Bildungsbereich gemacht? Google hätte die Möglichkeit, das auch für andere Kunden zu machen. Ich möchte das nicht kostenlos, ja, unbedingt. Aber für, sagen wir mal, einen Obolus von 5, ja, maximal 10 Euro unbegrenzt Storage, das ist das, was ich mir so vorstelle, ja. Und wenn es dann der Bildungssektor kostenlos kriegt, ist es ja wunderbar. Was das überhaupt jetzt heißt, weiß ich nicht. Braucht man dann, muss man da irgendwie Nachweis haben, ja, oder gilt es nur für Institute, die dann eben das für die Geräte benutzen, ja, beispielsweise für Schulen, die ihre Chromebooks haben und jetzt kriegen dann alle Chromebooks, die auf die Schule angemeldet ist, eben unlimitierte Google Drive. Oder ist es pro Person zugeordnet, dass der zum Beispiel dann eine Immatrikulationsbescheinigung braucht, etc. Wie auch immer, ich fände es fairer, wenn das für alle Kunden angeboten würde, zu einem ordentlichen Preis. Die Preise jetzt bei Drive sind zwar gut, wenn man das jetzt so sieht, ja. Also so gibt es nicht wirklich was, da gibt es nicht wirklich was jetzt zu meckern. Ja. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist 1 Terabyte für 9,99 auch nicht mehr ganz zeitgemäß, vor allem nicht, wenn es eben für den Bildungsbereich da unlimitierter Speicher gibt. Ja, das finde ich nicht. 10 Terabyte für 99,99 ist absolut indiskutabel dann. Ja. Da würde ich dann lieber zum anderen Anbieter gehen, der für denselben Preis in etwa auch unlimitierten Speicher bietet. Da gibt es verschiedene Anbieter, die das auch machen. Aber ansonsten, nö, das kann ich mal nicht verstehen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Genauso wie ich nicht verstehen kann, dass es bei Google, dass Google Plus Fotos immer noch hier mit so viel Einschränkungen nur unlimited ist. Das heißt, 2048 Bildpunkte in maximal in einer Richtung darf das Bild haben. Sonst wird es eben Speicher verbraucht. Und ich glaube, 20 Gigabyte sind's, was es da gibt, wenn es richtig, ne, 15 Gigabyte, ach, weiß nicht, egal. Ich glaube, 15 Gigabyte sind's, genau, und 20 Gigabyte wäre dann der nächste Plan oder so. Und das finde ich auch nicht okay. Ganz einfach. Deswegen denke ich, da muss Google jetzt noch was machen. Wenn sie ja für den Bildungssektor das so anbieten, da muss was passieren, auch für normale Kunden. Definitiv. Muss nicht kostenlos sein, aber so gut wie. Ja, Update für das Nvidia Shield Tablet ist draußen. Da werden einige Verbesserungen gemacht. Also es gibt ist ein größeres Update. Viele Verbesserungen und auch Fixes für das Shield Tablet. Also wenn ihr zu den wenigen Nutzern in Deutschland gehört, die so ein Shield Tablet haben, dürft ihr euch freuen. Jetzt ist das Update draußen und kann installiert werden. Immerhin. Nvidia denkt noch an die Tablet-Kunden. Ja, und das ist auch ein wichtiges Signal übrigens, damit sich Nvidia nicht einordnet in die Reihe der Anbieter, die zwar irgendwie was raushauen, um Prestige zu kriegen, aber dann irgendwie das total vernachlässigen, ja, und nicht mehr weiter unterstützen. Aber hier sieht es gut aus. Ja, Google Music All Access, beziehungsweise YouTube Music oder wie das dann in Zukunft überhaupt mal heißen wird, ich hatte ja schon mal drüber gesprochen, gibt es was Neues. Es war ja schon kurz vorm Start irgendwie. Ja, es war kurz vorm Start und irgendwie ist es dann doch wieder verschoben worden. Diesen Musikservice auf YouTube. Warum? Da gibt es natürlich die wildesten und größten Spekulationen darüber. Jetzt zeichnet sich das ab, was eigentlich auch schon oft vermutet wurde, dass es nämlich um die Preisgestaltung ging, um die Absprachen zwischen der Musikindustrie und Google, dass eben hier verhandelt wird noch und dass das eben in Wirklichkeit der Grund ist dafür, dass es eben immer noch keinen Abo-Service auf YouTube gibt für die Songs, beziehungsweise dass es immer noch zwei verschiedene Musikdienste gibt, sozusagen. Überhaupt ist das mit den mehreren Diensten bei Google sowieso so eine Sache, ja. Also jetzt hier einen YouTube Music Service und einen Google Music Service zu machen, halte ich für schlimm. Das hat Google offenbar auch erkannt. Wollen sie ja zusammenfassen in einen Musikdienst. Fand ich auch richtig so. Gut, dass sie hier halt jetzt mit den Musikfirmen zu kämpfen haben, war abzusehen. Vor allem in verschiedenen Ländern. In Deutschland wird es da massive Probleme geben. Ja, die GEMA hat ja bei YouTube schon sowieso dauernd hier einen Finger drauf. Ich habe allerdings das Gefühl, dass sich das in letzter Zeit deutlich gebessert hat. Denn ich sehe immer mehr Videos, die auch, also die offiziell sind. Ja, und dann eben auch abrufbar sind in Deutschland. Und das war ja vorher zum Beispiel nicht der Fall, ja, dass eben, da kam eben generell immer die Beschreibung, die Ansage, dass es eben in dem Land nicht verfügbar ist. Es ist immer noch, kommt immer noch, zum Beispiel, wenn ich mir hier jetzt mal angucke, hier bei einen großen Star hier, Katy Perry, ja, da sind viele Sachen, die man eben nicht aufrufen kann, weil sie eben im Land nicht verfügbar sind. Zum Beispiel alle Videos im Katy Perry Vivo Channel, ja, die kann man also hier nicht sehen. Viele hochgeladene Beiträge von anderen kann man dagegen wiederum sehen. Es ist schon ein heilloses Durcheinander und ich weiß nicht, inwiefern da was gemacht wurde. Aber auf jeden Fall tut sich scheinbar was. Bei anderen Stars geht's teilweise auch mit den Videos. Ja, ich weiß nicht, ob das, ja, ob das bei allen noch so ist. Also wie gesagt, es ist hier ein Durcheinander. Ich hatte das Gefühl, es gibt einige Verbesserungen, aber auf der anderen Seite habe ich auch zum Beispiel gesehen, dass White Nerdy, ja, das berühmte Lied von Weird Al Yankovic, eben auch nicht mehr freigeschaltet ist. Schade. Gut, wie auch immer, das hat wohl auch was mit dem Vivo da zu tun in Deutschland, weil die ja da separat die Rechte haben und naja, alles durcheinander. Ich hoffe, das Rechteproblem wird irgendwann gelöst für den Kunden und ich fände es doch gut, wenn man da einen Obolus zahlen würde und könnte dann einfach Musik hören. Ja. Es geht ja bei den bei den Music-Streaming-Diensten schon, das müsste jetzt eigentlich auch endlich mal bei den Video-Streamings gehen, bei dem Video-Streaming. Und ich sag mal so, die Musikindustrie und Google, die machen so lange, bis der Gesetzgeber einschreiten muss. Und dann werden beide wohl nicht mehr zufrieden sein. Vor allem nicht die Musikindustrie, aber wahrscheinlich auch Google nicht. Weil dann wird sicherlich was anderes vorgegeben, als sich das Google vorgestellt hat. Aber garantiert auch was anderes, als sich die Musikindustrie vorgestellt hat, wenn nämlich die Politik dann vielleicht sagt, ja, Moment mal, das ist ja Streaming. Haben wir nicht vor kurzem gesagt, Streaming ist, kann nicht illegal sein? Also, dann darf sie auch nicht gesperrt werden. Bumm. Ne? So einfach ist es. Jedenfalls, Streaming kann nicht illegal sein aus offensichtlich nicht illegalen Quellen. Also, wenn da zum Beispiel der offizielle ja, Channel von einer Musikerin ist, ihre Musik, dann ist das ja nicht illegal. Und dann müsste das Streaming eigentlich auch erlaubt sein. So könnten eventuell irgendwann, wenn es hier den betreffenden Leuten reicht, endgültig, könnte dann das Gericht so entscheiden, so und so. Aber das wäre dann auch natürlich für Google zum Beispiel mit YouTube nicht so unbedingt optimal, weil das würde ja dann bedeuten, warum soll man dann noch bei YouTube das machen? Das dürfen ja alle machen. Ja. Und den Abo-Service könnten sie sich dann sonst wohin schmieren. Das ist klar. Also, schnell mal einigen, bevor es zu spät ist. Ja. Tja, eine Thermokamera für Androiden. Ja. Android-Thermokamera wird tatsächlich so steckt an die USB-Schnittstelle und damit, also eine Mini-USB-Schnittstelle, und damit kann man dann tatsächlich ein Wärmebild machen, ein echtes Wärmebild. Also es ist nicht irgendwie so ein Trick, ja, kein echtes Wärmebild, sondern irgendwie so ein Filter, damit es aussieht wie ein Wärmebild. Nein, nein, nein, sondern das ist tatsächlich ein echtes Wärmebild, auch in Echtzeit angezeigt. Damit kann man zum Beispiel Personen, Tiere sehen, die im vollkommen Dunklen gar nicht mehr normalerweise zu erkennen sind. Diese Thermokamera kann natürlich dann die Körperwärme erkennen und das dann auch machen. Oder man kann zum Beispiel auch, so setzt es beispielsweise die Feuerwehr ein, auch zum Beispiel sehr heiße Objekte oder Gebiete sehen hinter einer Wand beispielsweise, beziehungsweise kann sehen, ob eine Tür extrem heiß ist und dann eben da lieber nicht reingehen. Das ist lebenswichtig zum Beispiel für Feuerwehrleute. Aber insgesamt gesehen dürfte wohl am interessantesten sein, dass man eben hier auch tatsächlich am Display schon sehen kann und kann quasi dann hier das Gebiet checken, ob sich da nicht jemand versteckt, ja, oder um zum Beispiel genial Tieraufnahmen zu machen, wenn man also hier schon die Tiere im Dunkeln sehen kann. Tiere können das dann nicht wahrnehmen. Es wird also nicht angestrahlt, es ist also keine Infrarotkamera mit Infrarotscheinwerfer. Das können ja einige Tiere dort tatsächlich doch schon sehen, sondern das ist halt hier etwas, wo die Wärme quasi aufzeichnet, die ein Objekt ausstrahlt. Und das ist eine faszinierende Sache. Was man auch noch nützlich damit machen kann, ist zum Beispiel sein Haus zu kontrollieren, wo denn Wärmelecks sind, um dann zum Beispiel die Wärmedämmung zu optimieren. Das hilft, jede Menge Energie zu sparen. Und. $199 kostet diese Thermokamera. Ist erhältlich auf thermal.com. Und ich denke mal, das könnte sehr interessant sein. Vielleicht auch für Geocacher. Doch. Also wie oft habe ich schon gesagt, so ein Nachtsichtgerät wäre nicht schlecht. Nun ist zwar eine Wärmekamera kein Nachtsichtgerät im eigentlichen Sinne, ja, aber für eventuell Wildschweine in der Nähe vom Cache aufzuspüren, bevor man hingeht in der Nacht, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ja. Nun gut, ja, ich finde ja für alles eine Verwendung, wenn man nur will. Ja, und irgendwie, das Teil ist irgendwie genial, das finde ich ein richtig schönes Gadget, das wäre was. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich mir das mal irgendwann hole. Wollte schon immer mal eine Wärmebildkamera haben. Nein. Ja, Google Cast statt Chromecast. Einige werden sich wundern, dass Chromecast ja, der Chromecast-Button ist weg in der Marketplace, sage ich immer. Ach, ich kann mich nie dran gewöhnen. Im Play Store-App, ja, ist dieser Button weg. Der nennt sich jetzt Google Cast. Das ist nur konsequent, denn Chromecast verwirrt mittlerweile sogar noch einige Leute, denn es sollte ja eigentlich übergreifend sein. Also nicht nur für Chromebooks, ja, oder für einen Chrome-Browser, sondern eben auch für Android und möglicherweise noch andere Set-Top-Boxen, ja, etc., etc. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass es eben jetzt Google Cast nennt. Dieser Button ändern tut sich da jetzt irgendwann nicht, also irgendwie noch nichts daran. Es kann allerdings auch hindeuten, dass ja jetzt bald auch hier Android TV veröffentlicht wird. Und auch das wird ja dieses Google Cast dann nutzen, ja. Und somit denke ich, ist der Namens, diese Namensanpassung auch wichtig, ja. Aber naja, Gegner werden das wahrscheinlich sowieso immer als Spellcast lesen, oder statt irgendwie als Google irgendwas. Ne? Und naja, zumindest bei uns hat jetzt Google Cast, oh je, da werden einige sogar Angst kriegen, ne? Naja. Ja, die Frage bei Google, verliert Google langsam den Fokus? Wie lange hat's gebraucht, bis eine vereinheitlichte Messaging-App, zumindest teilweise, bei Google entstanden ist? Das Google Hangouts. Ja, damit kann man jetzt auch SMS verschicken. Da bin ich kein Fan davon. Aber man hat jetzt eine einheitliche App. Vorher hat man ja alles Mögliche gehabt, Google Talk und hin und her. Ich weine zwar immer noch hin und wieder mal eine Träne an Google Talk nach, weil das fand ich immer noch am besten, ja, was hier die Offenheit anbetrifft. Ja, leider gibt's das so in der Form nicht mehr. Jetzt haben wir das Problem mit Hangouts und da bin ich ja dann auch abgesprungen von dem Pferd. Trotzdem finde ich, und da kann ich auch jederzeit wieder zurückkommen zu Hangouts, dass es wirklich sehr, sehr schön ist, eine tolle, toll gemachte Chat-App und eigentlich ist das die Chat-App schlechthin, meiner Meinung nach. Sollte jeder eigentlich installiert haben. Und da gibt es eigentlich so nichts groß dagegen zu sagen. Und es hat aber lange gedauert, bis eben dieses ganze Klein-Klein und die verschiedenen Messaging-Apps einfach zusammengewachsen sind. Und tja, was macht Google jetzt in Indien? Sie wollen ein WhatsApp-Konkurrent rausbringen. Ja. Und da finde ich, da fehlen mir einfach die Worte. Ja. Also entweder ist das jetzt nur ein Hinweis darauf, dass Hangouts bald umfunktioniert wird zu einem WhatsApp, Pendant, ja. Oder dass tatsächlich Google für diese speziellen Märkte wieder einen eigenen Messenger macht. Und so sieht's halt aus. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Damit wird wieder alles auseinandergerissen. Ja, also ich meine, wenn Hangouts nicht wirklich nicht akzeptiert werden sollte von den Leuten, dann weg damit. Weg damit und was anderes machen, was vielleicht wieder offener ist. Ja, back to Google Talk. Schön verpacken. Google Talk kann genauso aussehen wie Google Hangouts. Ganz genauso. Ja, vielleicht auch noch besser. Und kann trotzdem eine offene Plattform im Hintergrund haben, wo die Leute mit den verschiedensten Messengern eben dann Google Talk nutzen können. Ja, vielleicht wird das helfen. Ja. Und auch andere Firmen könnten dann zum Beispiel sagen, okay, wir haben eine Google Talk-Anbindung, machen wir einfach so mit rein, ist ein offenes Protokoll, Machen wir es so mit rein. Also falls jemand zum Beispiel unsere App nicht hat, dann läuft es eben über Google Talk fertig. Ne? Und damit werden Menschen einfach verbunden miteinander. Es könnte alles so funktionieren, wenn die Firmen sich einfach mal einigen würden. Und jetzt kommt Google und knallt hier dieses Ding raus, von wegen ein WhatsApp-Konkurrent in Indien. Was soll denn der Mist? Das gibt's doch gar nicht, sowas. Ne? 2015 soll es wohl auf den Markt kommen. Und die Economic Times hat es geschrieben. Was ist los? Also ich habe in letzter Zeit wirklich öfters das Gefühl, dass bei Google einiges nicht ganz so rund läuft. Ja, wir haben ja auch schon letztens gesagt, da habe ich auch noch was in der Community, deswegen zum Beispiel die Entscheidung eben, das Nexus 6 mit 5,9 Zoll Display zu machen, ist auch sowas. Ja, immer mir selbst gefällt das. Ich mag große Displays, aber ernsthaft für den Massenmarkt ein Phablet in der Größe? Was hat sich Google dabei gedacht? Ja, was ist da los? Gibt's doch noch ein Nexus 5 Plus oder irgendwas, ja, oder irgendein Nexus mit 5 Zoll, ja, oder ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es unmöglich, was hier momentan abgeht. Zumindest wenn man den Massenmarkt ansprechen will, vielleicht will ja auch vielleicht gibt ja auch Google auf mit Hangouts, aber das glaube ich nicht, ja. Dann diese Separierung bei Google Plus, ja, der Account. Jetzt können wir wieder mehrere Accounts machen. Ja, nicht jeder, der ein Android-Gerät hat, hat jetzt einen Google Plus Account. Damit ist Google Plus faktisch extrem geschwächt worden. Das ist sowas. Vorher hatte man eine klare Linie. Jetzt auf einmal habe ich das Gefühl, die einzelnen Sektionen bei Google sind außer Kontrolle geraten. Also da muss doch ein Konzernvorstand hinkommen, muss sagen, was? Eine separate Messaging-App? Also entweder Hangouts ist gut genug, auch für Indien, ja, oder wir müssen Hangouts ersetzen durch was Vernünftiges. Ja, aber das hier zeigt doch, also dass er entweder das Konzept Hangouts nicht stimmt, ja, wenn WhatsApp doch so erfolgreich ist, man kann doch ein sicheres WhatsApp aus Hangouts machen, das hätte man schon immer machen können, ja. Dann ist das Konzept Hangouts gescheitert. Ja. Oder man sagt jetzt hier, Hangouts ist das Nonplusultra, so muss es aussehen mit dem Instant Messaging. Ja, das ist die Zukunft. Dann braucht man aber keinen WhatsApp-Klon in Indien zu machen. Oder und wieder die Leute zu spalten. Also ich verstehe das alles nicht. Und ich glaube, das wird hier, mich das ein oder anderen wird uns das noch beschäftigen hier. Denn da ist noch mehr im Gange momentan. Und ich kann keine klare Strategie mehr bei Google Plus, bei Google entdecken. Überhaupt nicht momentan. Das ist sehr, sehr nervig und ich hoffe, dass das die Börse nicht auch irgendwann zum Anlass nimmt, Google mal gewaltig abzustrafen. Denn wenn man kein klares Ziel äußert, keine klare Geschäftsrichtlinie hat und ständig hier so rumwackelt, dann kann das irgendwann mal dazu führen, dass die Anleger sagen, nee, also jetzt reicht's mir, jetzt ist aber zu unsicher hier. Ja? Dann investiere ich mein Geld lieber in eine Firma, die immer schön berechnet ist, ja. Ja, Disney hat auch was Unberechenbares getan. Ich meine, muss ein bisschen ausholen. Star Wars, ja, also ist ja gekauft worden von Disney, ja, ganz Lukas-Film, Lukas ist eigentlich gekauft worden von Disney, falls ihr das verpasst habt. Ja, zu Recht, ihr dürft Angst haben, was mit dem Star Wars Merchandise und in der ganzen Marke passiert, ja. Und die neuesten Star Wars Filme, die ja schon gedreht werden, dürft ihr auch sehr, sehr beunruhigt sein, weil ja dieser Typ, der schon Star Trek kaputt gemacht hat, der J.J. Abrams, ja, hier Regie führt. Ja, also grausam. Wenn er Star Wars so kaputt macht wie Star Trek, na dann gute Nacht. Aber okay, jetzt erstmal interessant, Disney hat einfach zwei Star Wars Spiele vom Play Store gelöscht. Und zwar nicht nur vom Play Store, sondern auch vom iOS App Store. Und dabei handelt es sich um ein Spiel, das schon mal hier auch App der Woche war, nämlich Tiny Death Star. Das gibt's nicht mehr. Einfach gelöscht worden aus dem Play Store und aus dem Apple App Store. Ich weiß nicht, ob es bei den Leuten noch auf den Geräten ist. Ich glaube ja. Deinstalliert's nicht. Ihr könnt's nicht mehr installieren. Was ist hier passiert? Ja, auf jeden Fall hat Disney vergessen, den Entwicklern das mitzuteilen, dass ihre App gerade im Begriff ist, entfernt zu werden. Die waren nämlich, die sind aus alle Wolken gefallen, hier bei Nimblebit, ja. Und die zeigten sich auch sehr, sehr enttäuscht, dass sie jetzt eben Tiny Death Star eben so jetzt zerschlagen wurde, ja, ein Jahr nach dem Start. Und sie hatten keinerlei Ahnung vorher, bevor das Spiel gelöscht wurde, dass Disney vorhatte, hier das Spiel einzustellen, ja, um vom Markt zu nehmen. Und das ist also sehr, sehr komisch. Ja. Also da hat sich Disney nicht mit Ruhm bekleckert. Und die Entwickler sind natürlich jetzt zu Recht sauer deswegen. Und sagen auch ganz klar, wenn man also als Entwickler an eine Partnerschaft denkt mit Disney, sollte man sich das nochmal überdenken. Es könnte nicht das sein, was man sucht. Ja, also schon harte Worte. Ja? Ich kriege die da nicht nur Ärger wegen dieser Aussage. Aber es ist schon ziemlich übel, was da momentan abgeht. Google trifft da offenbar keine Schuld, weil Disney hat diese Software einfach so gelöscht. Es geht dabei auch noch um ein anderes Spiel. Jetzt habe ich ja den anderen Artikel gar nicht mehr verlinkt. Es gibt nämlich hier noch eins, noch ein Star Wars Spiel. Da, genau. Mensch. Es gab noch eins. Also noch ein Disney-Spiel wurde aus dem Store einfach so gelöscht. Ja, hier, Star Wars Assault Team. Das wurde auch gelöscht. Einfach so. Genau wie dieses Tiny Death Star. Und man ist also auch da sehr, sehr überrascht, warum das einfach so passiert ist. Und naja, also sehr, sehr, sehr schade. Keine Ahnung, was dahinter steht, aber das ist kein Geschäftsgebaren hier, was Disney da macht. Und ich hoffe, das wird noch besser. Das scheint wohl Disney auch hier sein eigenes Merchandise im Star Wars Bereich vorzubereiten, will vielleicht deswegen anderen Kram weghaben, ich weiß es nicht. Aber das ist kein gutes Zeichen. So macht man Star Wars auch kaputt. Wenn es nicht J.J. Abrams macht, Disney macht den Rest. Google Play Music, möglicherweise wieder ohne Deautorisierungslimit. Genau. Also Android Central weiß nicht genau, ob das ein Fehler ist oder ob das jetzt beabsichtigt ist. Aber wenn ihr viele Geräte noch installiert habt, alte, und die ihr loswerden wollt, solltet ihr es vielleicht jetzt gleich machen. Denn offenbar gibt's momentan kein Limit beim Deautorisieren von Geräten. Ja, ich habe ja schon drüber gesprochen. Es war ein schlechtes Vorgehen, dass man nur noch wenige Geräte, also 4 Geräte pro Jahr deinstallieren kann, also deautorisieren kann, damit man wieder neue hinzufügen kann. Denn gerade Leute, die öfters das ROM flashen, müssen hier ständig deautorisieren, damit sie eben Google Music nutzen können. Also das ist definitiv jetzt der richtige Zeitpunkt, das auszunutzen. Falls das ein Fehler war, hoffe ich, dass er noch nicht wieder gefixt ist. Es könnte allerdings auch sein, dass Google hier zurückrudert und wollen wohl kein großes Aufsehen machen wegen den Musikfirmen vielleicht. Ja. Jetzt ist das doch schon in der Presse. Ja. Sorry, aber ich muss es erwähnen. Also ist momentan unklar, was los ist. Aber vielleicht ist es ein gutes Zeichen und dieses Limit fällt wieder weg, denn das war meiner Meinung nach eine Sache, wo einfach prinzipiell man sagen muss, so geht's nicht. Ja, aber jetzt geht's im Moment und das sollte doch wieder gut sein und hoffentlich bleibt's so. Gut, dann komme ich mal zu den Community-Geschichten. Ja. So sieht's aus. Das Nexus 6, da war die Frage, ja, wo ich letztes Mal gestellt habe, ja, was haltet ihr davon? Ja, würdet ihr das holen? Ist euch das zu groß? Da Metz Bike schreibt, hoffe immer noch, dass es kein 6 Zoll wird. Wenn doch, macht Google in Sachen Marktforschung was falsch. Ja, die Frage ist wirklich berechtigt, ja, macht Google das falsch? Ich habe es ja eben schon gesagt mit Hangouts und WhatsApp. Irgendwie ist Google außer Kontrolle. Die Abteilung, die einzelnen, habe ich das Gefühl. Ich mag das wieder überdramatisieren, ja, mache ich ja gern. Aber ich bin halt in solchen Sachen pessimistisch, weil es normalerweise eben ja immer wieder zeigt, dass Firmen, wenn sie auf dem Suchen nach einem neuen Konzept sind, eben auch Fehler machen können. Auch so große Firmen wie Google. Ja, und definitiv, es wird ein 5,9 Zoll Display sein. Definitiv. Ich habe heute gerade nochmal den Android Central Podcast gehört. Der Jerry Hildenbrand hat das Teil in der Hand gehabt, das Shenmue Motorola Gerät, das als Nexus 6 vermarktet wird, und es hat 5,9 Zoll. Das ist also sicher. Es ist nur noch nicht ganz sicher, ob es noch ein kleineres Modell geben wird. Ja, also ein anderes Nexus mit eben 5 Zoll Display beispielsweise, oder nicht. Das ist natürlich, aber das Gerät, das scheint real zu sein. Das ist keine Fiktion. 99% der technischen Daten, so Jerry Hildenbrand, die eben gerüchteweise jetzt geleakt wurden, sind korrekt. Darunter eben auch das Display. Das können wir also abhaken. Das scheint wohl so groß zu sein. Frage, gibt's eben noch ein anderes Nexus oder nicht bei der Veröffentlichung? Wir werden sehen. Der Mario schreibt, den einen freut es, den anderen nicht. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Habe jetzt ein 5,5 Zoll Gerät und kann mir gut noch etwas mehr vorstellen. Jedoch würde ich mich auch sehr wundern, wenn Google plötzlich so ein Phablet als neues Nexus vorstellt. Die Vorstellung von zwei Geräten kann ich mir aber auch nicht so recht vorstellen, 5,2 und 5,9 Zoll. Ja, also wie gesagt, das ist die Frage, kommt noch ein kleineres, vielleicht ein 5 Zoll, ja, oder nicht, aber das ist ja jetzt bestätigt. Ich persönlich habe ja auch gesagt, ich finde es auch gut. Hätte das Google vorher schon angekündigt, hätte ich mir das Pipo T9 zum Beispiel nicht geholt, wobei ich damit sehr, sehr zufrieden bin. Ja. Aber das ist halt 8,9 Zoll Tablet, ja. Und da ist 6 Zoll Phablet noch etwas besser zu tragen, hat aber trotzdem schon ein ausreichend großes Display, und mit diesen technischen Daten ist es auch gut. Ja. Der Matt Spike schreibt dann nochmal, hallo, finde ein größeres Display auch nicht schlecht, aber nicht für das Gerät, das ich immer dabei habe. Schaut man sich die Kommentare zu der Meldung des neuen Nexus an, ist es den meisten zu groß. Und genau das ist die Frage, wie wird es vom Mainstream aufgefasst, ja? Bei Apple komischerweise sind die Kommentare bei dem 6 Zoll iPhone nicht so negativ. Da schreiben die Leute, ah geil, ah super, ah Wahnsinn, jetzt noch größeres Display, noch mehr geile Apple-Sachen drauf, ja, Wahnsinn. Nur wenige Kritik gibt's da, und da oftmals auch aus Lagern, wo man das nicht anders gewohnt ist, ja. Mehr oder minder natürlich zu Recht, aber trotzdem. Da ist auf einmal ist 6 Zoll wieder cool. Ja, cool. Und bei den anderen ist halt das 6 Zoll wieder, oh, das ist so viel zu groß. Ja, es steht halt kein Apple drauf, kein Apple-Logo drauf. Ne? Aber vielleicht, ich hab's ja schon gesagt, vielleicht hat ja auch Apple damit was ins Rollen gebracht, so dass eben jetzt größere Displays einfach von mehr Menschen akzeptiert werden. Entweder weiß die Marketingabteilung von Google mehr als wir und können weiter in die Zukunft schauen und denken und sind der festen Überzeugung, dass das 6 Zoll iPhone jetzt das Zeichen ist, dass jetzt die Ära der 6 Zoll Phablets gekommen ist, ja. Bap. Oder die hauen sich so in die Nesseln rein, dass sie da noch ein Stück weit zu knabbern haben daran. Ja. Also eins von beiden, denke ich, wird's definitiv sein. Ja. Was spricht dagegen, dass es jetzt mehrere Geräte gibt in verschiedenen Größen? Das hat Google noch nie so gemacht. Das spricht eigentlich dagegen. Sonst wäre es ja okay. Wie das iPhone, ja? Das iPhone gibt es jetzt in klein, also kleiner jedenfalls, und in 6 Zoll. Ja? Damit ist es ja gut. Ja? Kann sich jeder das holen, was er will. Das könnte man durchaus auch vorstellen bei Nexus und das könnte Google auch sicherlich auf die Reihe kriegen. Ja, warum nicht? Man, die lassen ja die Geräte produzieren, also warum nicht ein Motorola mit 6 Zoll oder 5,9 Zoll und ein, was weiß ich, ein LG oder ein HTC mit 5 Zoll. Das HTC Tablet mit 9 Zoll kommt ja auch. Das wissen wir ja. Also es sind schon mal zwei Geräte. Ja, 9 Zoll von HTC wird ja kommen und das 5,9 Zoll von Motorola. Also, was ist los? Ja, 5 Zoll, irgendjemand? Ja? Mal sehen. Es wäre halt schon ungewöhnlich, dass dann eben so drei verschiedene Geräte drin sind. Bisher gab es immer ein Tablet und ein Phone. Ja. Und lieber Metz Bike, ja, für immer dabei haben. Mach das mal mit dem Pipo T9, dann weißt du, was das ist, ja, von wegen zu groß. Tablet mit 6 Zoll, das kann man immer dabei haben. Man braucht schon vernünftige Taschen dafür, ja, aber Cargohosen sind ja heute ja Minimum. Ausstattung, ne? So klar. Gut, dann gab's noch was vom Alexander, der hat geschrieben: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem bei Google und Dropbox den Bilder-Auto-Upload abgestellt, weil ich nicht mehr will, dass die Geheimdienste alle meine Bilder bekommen. Jetzt hätte ich aber gern eine sichere Alternative, durch die die Bilder verschlüsselt und automatisiert auf meinen Rechner übertragen werden. Hat jemand einen Vorschlag? Ich habe bereits über BitSync nachgedacht, aber da ich KitKat habe, kann BitSync die Bilder nur vom Handy hochladen, aber danach nicht löschen. Kein Schreibzugriff auf die SD-Karte. Danke schon mal. Also, Alexander, ich kann dir mal vorschlagen, mach's offline. So wie ich das jetzt verstanden habe, möchtest du einen automatisierten Dienst über das Netz auf dem Computer. Dann kannst du aber auch Google Fotos nehmen, also das ist Google Plus Fotos. Ja, das ist nämlich immer noch die sicherste Methode. Da werden nämlich tatsächlich wird also tatsächlich verschlüsselt, ja, im Gegensatz zu den anderen Fotoanbietern, ja, sag ich mal. Und das ist dann auch sehr komfortabel, weil es auch perfekt automatisiert abläuft, ja, Auto-Upload, ja, zu Google. Bei Dropbox, das ist nochmal eine ganze Stufe unsicherer aus einem ganz einfachen Grund, weil Dropbox sehr, sehr nahe steht. Ja, und man, ich habe schon mal gesagt, Condoleezza Rice ist ja sogar im Board von der Firma, also im Vorstand. Und da muss ich sagen, ja, da dürfte die Zusammenarbeit mit der NSA eigentlich nur noch reine Formsache sein. Bei Google hingegen muss ich sagen, da wird's schon etwas schwieriger. Also man kann es nicht verneinen, ja, da wird es auf jeden Fall auch Zugriff auf die Daten geben. Nur macht Google wirklich alles, um das so sicher wie möglich zu machen. Denn die einzige Möglichkeit, ja, dass den Bilder-Upload sicher zu machen oder sicher auf den Computer zu übertragen, ist lokal. Ja. Überhaupt ist es nämlich so, dass es so gut wie keine Apps gibt, die eine Bilderübertragung verschlüsseln. Ja. Es sei denn halt über das normale, ganz normale SSL-Verschlüsselung, ja, HTTPS, aber sonst sieht das ganz, ganz übel aus. Ja. Deswegen probier einfach mal Tools aus auf dem Gerät und auf dem Computer, die eben das machen. Die Automatisierung wird dabei das Schlimmste sein. Die sichere Übertragung ist eigentlich kein großes Thema mehr dann. Das könnte man zum Beispiel übers heimische WLAN machen, so dass es ja auch örtlich ist, es da ja schon mal beschränkt. Ja. Oder ganz sicher eben per USB-Kabel. Da kannst du dir dann sicher sein, dass zumindest soweit das absehbar ist, keine weitere Person mehr zwischendrin in der Übertragung hängt, die die Bilder abfangen kann, beziehungsweise eben einsehen kann. Und damit ist es eben die sicherste Methode, das lokal übertragen. Die Automatisierung von dem Ganzen, das wird schon etwas schwieriger. Ja, definitiv. Ein Zusammenspiel von verschiedenen Applikationen wäre da wohl erforderlich. Ich weiß gar nicht, ob es eine einzelne Applikation gibt. Kann man ganz kurz hier schauen. Ja, also da wird es wirklich nicht ganz einfach. Am besten, man geht eben von dem Desktop-Programm aus. Da gibt es einige Programme, wie zum Beispiel hier unter Linux KDE benutze ich das Digicam. Da ist es also so, man schließt das Tablet oder die Kamera an, dann geht ein Requester auf, wählt mal aus, importieren mit Digicam und dann wird es einfach in den Rechner eingelesen und damit kann man dann auch die Fotos natürlich löschen, die man eingelesen hat. Und damit hat sich die Geschichte. Ansonsten muss nämlich ein Serverdienst laufen auf dem Computer. Der Computer muss natürlich auch angeschaltet sein, logisch. Das heißt, man installiert beispielsweise einen SSH-Server, also einen sicherer FTP-Server auf dem Rechner oder ähnliches. Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann nimmt man so ein Programm wie zum Beispiel Folder Sync auf Android und stellt da eine Zeit bedingte Übertragung ein. Ja, das heißt also, dass man sagt, okay, jeden Tag um so und so viel Uhr werden die Bilder jetzt übertragen, per WLAN dann eben, ja, zum Beispiel an den Computer, an diesen Server. Allerdings ist dann natürlich die Sache, auch hier wird das WLAN dann in Anspruch genommen, auch wenn man das lokal machen kann, dann muss natürlich dann eben diese lokale IP-Adresse des FTP-Servers eingeben und der FTP-Server darf und sollte auch dann natürlich nur für lokale Geräte freigegeben werden. Aber du merkst schon, das wird was Größeres dann, ja. Und deswegen ist da die einfachere Alternative einfach ein Foto Verwaltungsprogramm zu nehmen, ja, eine Fotobibliothek, die eben automatisch die synchronisieren startet, sobald man eben das Handy anstöpselt per USB. Das ist die sicherste und schnellste, einfachste Methode, um die Bilder dann zu übertragen. Ansonsten, wenn du Online-Bilderdienste suchst, ja, die sind mehr oder minder alle sicher oder unsicher. Wie gesagt, Google Plus Fotos ist eines der sichersten und zuverlässigsten Systeme und auch eines der oder das einfachste System, weil das eben in den Android-Geräten schon integriert ist, diesen Auto-Upload über Google Plus Fotos. Ja. Das ist also nur ein Schieberegler und schon flugs das, ja, zack. Und ansonsten, ja, gibt es natürlich auch noch weitere abenteuerliche Möglichkeiten, aber da bin ich nicht ganz so überzeugt davon, ob das wirklich einen Mehrwert an Sicherheit bringt, beispielsweise seinen eigenen Own-Cloud-Server aufzusetzen, Own-Cloud-Dienst, ja, da gibt es Anbieter, die haben schon recht günstig, zum Beispiel Ownbox, nennt sich das, .com, mal gucken, ob das auch noch so stimmt, die Adresse. Nein, ja, nicht ownbox.com. Nein, jetzt will, wo komme ich denn da hin? Ne? Nein, OwnCube. OwnCube nennt sich das Ganze, ja. OwnCube.com. Da kann man für ein Apfel und ein Ei pro Monat seinen eigenen OwnCloud-Dienst installieren, beziehungsweise nutzen, ja. Aber sage ich ganz klar, auch wenn da auch die Dienste dann verschlüsselt sind und so weiter und so weiter, es liegt auf einem Server, irgendwo in einem Rechenzentrum und auch wenn man sich das wählen kann, in welchem Rechenzentrum das liegt, ja, werden die Daten eben übers Internet übertragen. Sie liegen nicht auf dem eigenen Gerät, sondern sie liegen irgendwo im Netz und das ist eben grundsätzlich das Problem bei der Sicherheit. Also, ob das dann wirklich sicherer ist als Dropbox, das kann ich auch nicht sagen. Aber wenn hier NSA und Konsorten auf deine Bilder zugreifen will, wird OwnCloud sicherlich kein großes Hindernis darstellen. Gut, dann kommen wir zur App der Woche und diesmal ist es Abyss. Ja? Abyss, Untertitel The Race of Eden. Ja, das ist so ein Spiel, ja, so eine Mischung zwischen Minigames, 22 an der Art, ja, übrigens auch ein Domino-Spiel integriert, dass man wahlweise wählen kann, wenn einem das andere zu viel ist. Dann solche Hidden Object-Szenen, ja. Und da muss man auch dann Rätsel lösen, Gegenstände finden, hin und her gehen und eben weiterkommen, Türen öffnen und so weiter und so weiter. Man braucht Sachen zur Aktivierung von Objekten, die muss man wieder woanders da kriegen. Also ein richtig schönes Adventure mit verschiedenen Komponenten. Wie gesagt, das Hauptaugenmerk ist eben auf dieses Hidden Object, was irgendwie süchtig macht, ja. Und eben diese 22 Minispiele, die es da gibt. Und da kann man auch verschiedene Schwierigkeitsmodis einstellen, also zum Beispiel eben diese Casual Gamer, Advanced oder sogar Expert. Ja, ich möchte gar nicht wissen, was man alles machen muss als Expert. Das ist ja unglaublich. Und dann muss man sich eben durch ein gruseliges Szenario begeben, unter Wasser. Ja. Und dort tummeln sich komischerweise Menschen, die man dort nicht vermutet hätte. Ja. Und da ist irgendwas passiert. Ja, verraten tue ich nicht, was passiert ist. Und man ist eigentlich nur hingegangen, um einen Bekannten zu retten. Ja, aber das Ganze nimmt natürlich eine dramatische Wendung. Es ist sehr schön gemacht. Die Grafik ist toll gezeichnet, wenn auch die Animationen sehr spärlich animiert sind. Also, das heißt, man darf hier kein jetzt richtiges Action-Game erwarten, sondern mehr so gezeichnete Bilder, die sich aber auch teilweise dann wieder verändern, und eben nur einzelne Objekte, die animiert sind, ja, da drauf. Also es ist okay von der Grafik auf jeden Fall. Der Ton her passt, der Sound passt, die Effekte passen, ja. Da kommt schon so ein bisschen Gruselflair auf. Ja. Vielleicht ist alles etwas zu hell, um wirklich einen Schockeffekt rüberzubringen. Aber so manchmal kriegt man doch schon mal einen Schreck. Ja, vor allem, wenn man zart beseitet ist. Ich muss da immer lachen. Aber was ein bisschen stört, ist der Ton. Die Vertonung, die Sprachausgabe, auch in Englisch, ich glaube, das gibt es auch nur in Englisch, die Sprachausgabe, muss ich sagen, hört sich nicht wirklich professionell an. Also die Ausdrucksweise ist eher wie von ganz schlechten Synchronsprechern, wenn er das in eine andere Sprache übersetzt, aber nicht so, als ob das das Original wäre. Ja. Da werden Sätze beendet mit falscher Betonung und die ganzen Fehler, die man eben so bei einer Synchronisation machen kann, wobei es ja keine Lippensynchronisation ist, aber selbst die Ausdrucksweise so, da klingt manchmal das Überraschte wie so, also gestellt halt, das merkt man eben, dass es nicht wirklich echt ist, ja, und das tut wieder so ein bisschen vom Flair ab. Ziehen. Also das kommt hauptsächlich in den Zwischensequenzen vor, die aber wiederum gut gemacht sind, optisch. Ja, nur eben hätten man sie, vielleicht soll ein paar andere Synchronsprecher nutzen dafür, andere Sprecher, weil die hören sich jetzt echt nicht ganz so gut an. Oh, guck mal, ein Geist, um Himmels Willen, ich hab Angst. Ja, was soll das? Ich hab so Angst gekriegt, ja, also wirklich Wahnsinn. Trotzdem, der Rest ist so gut, dass es trotzdem App der Woche werden konnte. Und es ist auch für High-End-Geräte nutzbar. Nexus 7, Nexus 10 läuft wunderbar, optimal auf dem Pipo T9 und sollte also auch mit jedem Gerät, das ein klein wenig Power hat, richtig gut laufen. Lasst euch nicht abschreckend, 372 Megabyte Download ist auf jeden Fall vorhanden. Und Achtung Leute, ja, es gibt, und das möchte ich auf jeden Fall deutlich sagen, was ihr hier herunterlädt, kostenlos, ist eine Demo. Die geht nur kurze Zeit bis zu einer gewissen Stelle im Spiel und dann müsst ihr für 4,49 die Vollversion im Spiel kaufen, wenn ihr weiterspielen wollt. Ja. Dafür müsst ihr nicht noch irgendwelche andere zusätzliche Dinger, sondern nur einmal 4,49 und das ist dann eben so wie der Kaufpreis von dem Spiel. Nur, dass ihr eben die Möglichkeit habt, das vorher erstmal anzutesten Und wenn es euch gefällt, so gefällt, dass ihr auch tatsächlich 4,49 € dafür ausgeben wollt, könnt ihr das dann machen. Ansonsten habt ihr nichts verloren und ihr könnt dann einfach das aufhören damit, wenn es nicht gut genug ist. Also kann man nicht meckern, man wird nicht ständig genervt mit Kauf dies und Kauf das und neue Items und hin und her, sondern ihr könnt einfach hier die Vollversion kaufen und dann spielen, zack. Ist doch auch nicht schlecht. Ja. Es gibt von der Firma G5, ist es übrigens, und da gibt es ja auch verschiedene Studios da hinten dran, und das hier ist von Artifex Mundi. Die haben auch schon diese Geheimnisse von Ravenwood da gemacht, oder wie heißt das nochmal? Weiß nicht, also das ist jedenfalls, das war, glaube ich, von denen so schon mal eine App der Woche. Ebenso so ein Spiel wie das hier, ja, so, also sehr, sehr interessant. Das macht wirklich riesig Spaß. Und deswegen auch hier gleich bin ich da angesprungen auf das Spiel. Und da gibt es ja auch noch andere. Ich habe zum Beispiel noch das Mystery of the Crystal Portal im Hintergrund, ja, im Kopf da. Ja, das sieht mir auch sehr, sehr gut aus. Ja. Mal sehen. Also ich mag solche Spiele, ihr merkt es schon, ja. Aber das hat es auf jeden Fall verdient, App der Woche zu werden. So, das war dann auch das Ende des Uncasts für heute. Ja, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, Kommentare loswerden wollt, bitte, bitte, bitte auf die Google Plus Community gehen, Uncast oben einfach eine Suche eingeben, dann die Community auswählen. Oder ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen und auch den GBG-Key zum Verschlüsseln der Nachricht, wenn ihr mir die lieber verschlüsselt schicken wollt, ja, dann könnt ihr das tun, und die Seite findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Und bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und frisch bis nächste Woche. Tschüss!